Und vor 40 Jahren widmete ihnen der Rias, namentlich sein oberster Popmusikversteher und Erklärer Barry Graves, eine einstündige Sendung. Gemeint sind die Grateful Dead. Band, Kommune, Selbsterfahrungsgruppe, Drogenkreis und Protestbewegung in einem. Sie standen wie kaum eine andere Band für die amerikanische Gegenkultur, vor allem für deren kalifornische Variante. Die Kommune der dankbaren Toten. Ein Rias-Feature aus dem Jahr 1975 von Barry Graves. 1965, als San Francisco wirklich die Stadt der Liebe war, bevor der Stadtteil Haight-Ashbury zu einem Mekka für sozial Ausgeflippte wurde, bevor Hippie ein Schimpfwort der Umgangssprache wurde, bevor junge Leute mit langem Haar und bunten Klamotten an all den Presseklatsch über sich zu glauben begannen und sich so benahmen, wie es die Massenmedien schon immer von ihnen behauptet hatten. Damals trafen sich junge Musiker an warmen Abenden im alten Stadtteil Haight-Ashbury in der Nähe des Golden Gate Parks. Gitarrenspieler, Organisten, Schlagzeuger und Sänger wanderten von Haus zu Haus, übten gemeinsam, probten still für sich hin, taten sich zusammen und lösten sich auf, hörten sich Platten an und rauchten und schluckten alles, was antaunt. Aus Garagen und hinter herabgezogenen Jalousien filterten die Proben junger Rockmusiker in die gutnachbarschaftliche Abendluft. Es gab damals nur wenige Gruppen in San Francisco. Die Charlatans vielleicht, die V5, Bo Brummels. Das war's aber auch schon. Die englische Beat-Invasion rollte immer noch. In Haight-Ashbury probten weiterhin die jungen Musiker und waren high. Zur gleichen Zeit diente sich ein frustrierter Schauspieler namens Bill Graham der San Francisco Pantomimengruppe als Manager an. Die Theatergruppe hielt engen Kontakt zu den radikalen Politzirkeln der Universität Berkeley. Ihre politische Außenseiterposition brachte ihr nur wenige Engagements ein. Um der Truppe wieder ein wenig auf die finanziellen Sprünge zu helfen, wurde Anfang November 1965 ein Benefizkonzert organisiert. Es trafen sich illustre Repräsentanten diverser Underground-Künste. Der Beatnik Lawrence Ferlinghetti las Poesie. Die neue San Francisco-Band Jefferson Airplane löste sich im Rockspiel mit den radikalen Satirikern The Fugs aus New York ab. John Handys Jazz Group war dabei und Allen Ginsberg brachte die 3000 Anwesenden dazu, mit ihm indische Mantras zu singen. Eine zweite Benefizveranstaltung im Dezember folgte, diesmal im Fillmore Auditorium im schwarzen Ghetto San Franciscos. Die Bands, die in jener Nacht spielten, hießen The Grateful Dead, Great Society und Mystery Trend. Einen Monat später bat der Schriftsteller Ken Casey den Theaterimpresario Graham, sein Trips-Festival zu produzieren. Ein dreitägiger Mixed-Media-Versuch, ein LSD-Erlebnis, auch ohne LSD zu haben. Ein Tanzsaal, ein bisschen schäbig, ein wenig frivoler Plüsch, surrealistische Wogen von tausenden von Körpern, bekifft bis zum Geht-nicht-mehr, verrückte Kostüme und obszönes Make-up, eine Rock'n'Roll-Band, die drauf loshämmerte, Stroboskoplichter und eine Donnermaschine, Ballons, Perlen, Spotlights, elektronische Effektgeräte, und ein Typ hatte sich die Losung »Bitte glaubt nicht an Wunder« hinten aufs Hemd gepflastert. Ein Mädchen mit 20 Zentimeter langen Wimpern betanzte ihn, der Putz fiel in den Tequila, unter den Tischen säuselten Haschleichen ins Regenbogenparadies. Die Ära von Haight-Ashbury begann an jenem Wochenende. Diskotheken waren out und Tanzpaläste in. Indirekte Beleuchtung wurde durch Stroboskopblitze, flüssige Farbblasen, Filme und Dias abgelöst. Posters erlebten eine Renaissance als Konzertreklame. Die ehemaligen Harvard-Lehrer Dr. Timothy Leary und Dr. Richard Alpert gründeten die Liga für spirituelle Entdeckungen und servierten LSD als zeitgenössisches Substitut für Brot und Wein. Notiz auf dem Trips-Festival: Jeder, der weiß, dass er Gott ist, soll auf die Bühne kommen. Underground-Presse, Underground-Radio, Gitarrenverstärker voll aufgedreht, psychedelischer 12-Takte-Blues, Körperbemalung, Vietnam-Komitees. Haight-Ashbury war das Paradies für jeden mit langem Haar. 800 astreine Hippies. Punkt. Eine Familie. Keine Touristen. Jeder lebte tatsächlich mit jedem zusammen und half jedem. Ein Lebensstil formierte sich. Die San Francisco Bands und ihre Freunde. Die Plattenmaschinerie in London, New York, Los Angeles hatte bislang verfügt, dass das Leben eines Rock'n'Rollers in sternenumkränzter Zurückgezogenheit zu führen sei, umgarnt von einer komplizierten Struktur aus Fanmagazinen, Fanclubs, persönlichen Beratern, Publicity-Typen, raren Tourneen, sorgfältig getimten Single-Veröffentlichungen. Ein Star wurde der Öffentlichkeit genau dosiert verabreicht. Das Resultat mussten höchstes Masseninteresse und höchster Profit sein. Der Fan konnte sich zwar mit seinen Idolen identifizieren, aber über einen breiten Graben, den er als gewöhnlicher Sterblicher nicht überschreiten konnte. Der regionale Erfolg eines Künstlers wurde von der Publicity-Maschinerie zu einem Coast-to-Coast-Ereignis aufgebauscht. Die lokale Eigenart eines Stils wurde zu einem transkontinentalen Sound generalisiert, verwässert. Nur wenige Künstler konnten ihre musikalischen Wurzeln intakt halten, als sie von ihren Nachbarschaftszuhörerklicken in die Arena eines Massenpublikums getrieben wurden. Ein Rock'n'Roll-Star, so lautete die ungeschriebene Regel, hatte gefälligst in den Metropolen zu spielen. San Franciscos Hauptbeitrag zur Rockentwicklung war der Bruch dieser Regel. San Francisco sagte, Rock'n'Roll kann individuelle Musik für Freunde und Bekannte sein. San Francisco sagte das, bis es schief ging. Geld, Presseruhm und Fanverehrung lockten hinaus. Der Manager Albert Grossman kam aus New York und zerrte Janis Joplin von ihrer Band Big Brother and the Holding Company weg. Ein vager Trost blieb beim Star-Höhenflug. Dank weltweiter Kommunikation sind wir alle eine globale Gemeinde. Aber der Hauptgrund für die notwendige Entfremdung des Rockartisten von seinem angestammten Milieu liegt in der Natur des Musikgenres selbst. Die Maschinerie ist nicht aufgezwungen, sie ist die Essenz des Rock. Man kann kein guter Rockmusiker sein und psychisch oder technisch ein Amateur bleiben. Professionalismus ist begriffsimmanent. Rock und seine Maschinerie, die mirakulöse Schönheit der amerikanischen Massenproduktion, die mythische Vergangenheit des Landes, globale Fantasien, kosmische Träume, ein weit verzweigtes Netzwerk der Kommunikation, die Fabrikation von Superhelden kennzeichnen den Typus internationaler Rockkommune heute. Näher am Publikum als je zuvor. Dennoch bleibt die Trennung. Die einen spielen, die anderen zahlen. Rock ist keine Folklore, wo die gute Nachbarschaft von Spieler und Zuhörer funktionieren mag, wo sich die Positionen vertauschen können. San Francisco versuchte, die gegensätzlichen Positionen des Rockgebarens und des Folk-Empfindens zu vereinen. Wäre es gelungen, hätte das eine Revolution bedeutet. So ist höchstens eine Reform dabei herausgekommen. Letztlich wurde das neue Gemeinschaftsgefühl doch zugunsten der Rockmaschinerie mit allen Entfremdungsfaktoren geopfert. Nicht jedoch von den Grateful Dead. Sie haben stets um die Überwindung jenes Paradoxon gekämpft. Erste Pause. War Threat. The Grateful Dead 1971. My wife. Die Historie der Grateful Dead, Teil 1. Jerry Garcia schlug den großen musikalischen Bogen. Ein Rockfan Mitte der 50er Jahre, um 1959 herum auf Folkmusik gestoßen. In puristischer Manier auf traditionelle Country-Musik eingeschworen, als brillanter Banjo-Spieler auf dem Sektor der Bluegrass-Musik profiliert. 1964 startete er Mother McCree's Uptown Jug Champions mit Pigpen und Bob Weir. Der Gitarrist Bob Weir schwänzte sich von Internat zu Internat, bis er schließlich ganz zu Hause blieb und seine wahre Ausbildung darin erwarb, bei Folk-Anlässen zu spielen und beständig Schwindelgeschichten über sein Alter zu erfinden. Ich war 17, sah aus wie 15 und behauptete, ich wäre 21. Pigpen, eigentlich Ron McKernan, war der Sohn eines der wenigen weißen Rhythm-and-Blues-Disc-Jockeys. Seit frühester Kindheit hatte er auf der schwarzen Szene umhergelungert, Mundharmonika und Piano auf Partys gespielt, den Blues-Veteranen Lightnin' Hopkins verehrt und aus dieser Wertschätzung ein beachtliches Talent im Erfinden vollfetter Blues-Monologe entwickelt. Garcia, Weir, McKernan, drei Außenseiter. Garcia war zunächst von der Schule, dann aus dem Armeedienst geflogen, untauglich zum Waffendienst am Vaterland. Der folkloristische Frohsinn der drei hielt nicht lange vor, als die Auftrittschancen immer geringer wurden. Der Transit zu einer Rockband war beschlossene Sache. Bill Kreutzmann, damals noch Bill Summers mit gefälschten Papieren, hatte als einziger Rockerfahrung und stieß als Drummer hinzu. Phil Lesh, ein Freund Garcias, frustrierte sich an elektronischer Musik und ließ sich ohne Vorkenntnis zum Bassspieler machen. Erlebnisse als kindliches Violintalent, späterer Big Band, Jazz-Trompeter und Arrangeur blieben zurück. The Warlocks im Juli 1965. Jerry Garcia Gitarre, Bob Weir Gitarre, Pigpen mit Körnen Piano, Bill Kreutzmann Summers Drums, Phil Lesh Bassgitarre. Eine schreckliche Szene. Hollywood-Typen in protzigen Anzügen, all der aufgemotzte Schwindel, Auftritt in miesen Kneipen, 6 Nächte in der Woche, 5-mal am Abend. Das ganze blöde Standardrepertoire an Rhythm and Blues. Je nervtötender die Jobs wurden, desto bösartiger spielten sich die Warlocks aus. Ihre Songs wurden immer länger und verrückter und lauter. Viel zu laut für damalige Begriffe und für eine Bar ganz unmöglich. Die Gäste mussten sich anschreien, wenn sie sich überhaupt unterhalten wollten. Und in Kürze hatten sie den Kneipen die gesamte Stammkundschaft ausgetrieben. Die Leute rannten raus und hielten sich die Ohren zu. Die einzigen, die Ohren aufmachten, waren die Kreativkommune der Mary Pranksters um den Schriftsteller Casey. Die 5 Ausgeflippten aus der Warlock-Band hatten Erfahrungen mit Drogen und so lernten sie den Hasch- und LSD-Experimentator Casey durch Freunde bald kennen. Eines Tages kam einer auf die Idee, wisst ihr was, wir machen einen Riesenfass auf und ihr Typen bringt eure Instrumente mit und spielt und unsere Drogenklicke der Pranksters stellt dann Tonbandgeräte auf und all so ein Zeug und dann turnen wir uns mächtig an. Die Idee der Acid-Tests war geboren. LSD war damals noch zu unbekannt, um verboten zu sein. Für den Kern der zukünftigen Grateful Dead-Gruppe waren die Drogentests eine wertvolle Erfahrung im Umgang mit den Schätzen des Unterbewusstseins. Im Haus Kesis waren Mikrofone aufgestellt, Mixapparaturen, Kopfhörer lagen herum. Wem danach war, der konnte in verschiedenen Drogentrip-Phasen in die Mikrofone sprechen, singen oder spielen, über Verzögerungsgeräte kurze Zeit später in einem anderen Raum abhören. Casey schrieb Bruchstücke von Empfindungen auf die Platte eines Bildgebers. Jemand summte den Text in ein Mikrofon. An anderer Stelle im Haus hallten die Rauscheindrücke aus den Kopfhörern. Die Warlocks spielten ihre Seele auf, fühlten sich als tausendfache Menschen unter tausendfachen bekifften Mitmenschen, vor denen sich niemand fürchtete. Es war Magie. Die Grateful Dead haben sich stets bemüht, jenen magischen Konsensus, jenes einheitliche zwischenmenschliche Schwingen in ihre Musik einzubringen. Kameradschaft unter den Menschen bedingt einen inspirierten und ausdauernden Anführer, einen Mann mit klaren, überzeugenden und begeisternden Zielen und der Willenskraft, sie zu erreichen. Manche nennen Jerry Garcia einen Guru. Zweite Pause. St. Stephen. The Grateful Dead 1969. Calling it home. Fortune comes a-crawling. Goliath, be woman. Spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I can. But what would be the answer to the answer man? Thank you. Personenbeschreibung Jerry Garcia. Ich hatte die Grateful Dead nie vorher gehört, außer vielleicht im Radio. Ich fing gerade erst an, in die ganze Trip-Szene einzusteigen. Ich mochte einfach ihre Musik. Und als sie an jenem Abend in unserer Universität auftraten, ich weiß noch genau, die Lichtshow ließ all diese leuchtende gelben Muster zur Decke aufsteigen. Es war wie Sonnenschein. Da ging ich nach vorn zur Bühne und stand da und schaute zu Jerry hoch. Und ich dachte bei mir, dass ich noch nie jemand so gesehen hatte, diesen irren, ganz lässigen Typ, wie er da einfach so Rock'n'Roll spielte mit so klaren und unverschmierten Gitarrentönen. Das war herrlich. Das funkelte. Ich blickte hoch zu Garcia und ich konnte gar nicht anders. Ich musste einfach lächeln, weil er so eine Ruhe ausstrahlte. Sein Gesicht zeigte es wie ein Buddha, den man ansehen kann, wo sich sein Selbst gerade befindet. Also Nirvana und so. Und Jerry bemerkte, dass ich ihn ansah und er sah mich lächeln und er lächelte zurück. Also, es gab mir den Rest. Das war was ganz anderes, der Typ war was ganz anderes. Vorher hätte ich nicht im Traum daran gedacht, einem Rockmusiker zuzulächeln. Das waren alles Typen, die eine Villa angeben wollten. Ich bin der große Macher und so. Da war alles nur große Pose. Da hauten sie auf den Putz für ihre Bräute im Saal und zogen für das Publikum die Schau der knallharten Typen ab. Aber dieser Typ, dem konnte man sich wirklich mitteilen. Einfach so, wenn man ihn anguckte. Jerry Garcia, Kurzporträt. 1942 in San Francisco geboren, seit 1964 Chef der Rockkommune Grateful Dead. Eine Art Huckleberry Finn der Rockmusik. Ein Junge, mit dem ein anständiges Mittelklasse-Kind nicht spielen darf. Mit 15 rauchte er seine erste Marihuana-Zigarette und seit den Tagen der Acid-Tests ist er eigentlich unablässig high. Er ist der Captain Tripp, der große Guru, der Big Hippie Kaliforniens, der nach seiner unehrenhaften Entlassung aus der Armee monatelang an der Pazifikküste gammelte, in einem Autorack nächtigte, von Obstresten lebte oder sich von seinen Gespielinnen ernähren ließ. Als ich die Erwachsenenwelt mit 15 verließ, ging ich in Urlaub und da befinde ich mich noch heute. Auf diesem Dauerurlaub hat Garcia allerdings Bemerkenswertes zustande gebracht. Er verjüngte mit einem Schuss Rock'n'Roll die amerikanische Volksmusik zum psychedelischen San Francisco Sound. Jerry Garcia, Selbstporträt. Musik ist meine Sache. Musik bin ich, wie ich bin. Immer auf Achse in die oberen Regionen. Ich habe mich so lange mit Musik abgegeben, dass ich schon davon triefe. Ich kann mir auch nicht denken, was anderes zu machen. Ich kann einfach nichts anderes machen. Musik ist eine Art Yoga, etwas, was man voll und ganz macht, wenn man es macht. Darüber nachdenken, was das soll, kommt erst hinterher. Musik ist das zeitlose Erlebnis ständigen Wechsels. Man muss sich endlich von der Idee freimachen, dass Musik immer nur eine bestimmte Sache sein kann. Wirklich lebendig in Amerika sein heißt doch, ständig alle möglichen Arten von Musik hören. Radio, Platten, Kirchen, Katzen auf der Straße, überall Musik. Und mit Platten steht doch jedem, der sie hören will, die ganze Geschichte der Musik offen. Chuck Berry war wohl der erste Rockmusiker, weil er einer der ersten Blues-Typen war, die sich Platten anhörten, um nicht im Blues-Idiom eingesperrt zu sein. Keiner braucht sich mehr mit alten Notenbüchern abzuplagen, mit komischen Schlüsseln und Vorzeichen, mit all dem Musikhochschulkram. Man kann einfach in einen Plattenladen gehen und sich ein Jahrhundert raussuchen, ein Land, irgendwas, und sich da richtig reinknien, sich selbst einverleiben und all die Sachen dazu tun, die man so um sich rum erlebt, und alles ist Musik. Die Grateful Dead mischten die individuellen Erfahrungen ihrer Mitglieder. Elektronik, klassische Musik, Jazz, Folklore, Country und Western, indische Musik, Blues, Rock und machten sie zu Grateful Dead Musik. Musik jenseits der Idiome. Dritte Pause. US Blues. Grateful Dead 1974. I learned to duck. check my pulse. It don't change. Stay 72. Come shine or rain. Wave the flag. Park the bag. Park the boat. Skin the goat. Die Historie der Grateful Dead, Teil 2. Grateful Dead ist ein ethnologischer Ausdruck. Er hängt mit einem Kerl namens Francis Childs zusammen, der vor der Jahrhundertwende nordirische und schottische Volksballaden sammelte. Eine ganze Abteilung nannte er die Balladen der dankbaren Toten. Die hatten irgendwas mit Erscheinungen zu tun, mit Leuten, die gestorben waren, wieder zurückkamen und froh darüber waren. Irgendwas an ihrem Tod war unehrenhaft, und das ließ sie nicht eher ruhen, bis die Sache in Ordnung gebracht war. Dann kamen sie in die Kategorie der dankbaren Toten. Genau das, wonach es klingt. Grateful Dead. So wurden aus den Warlocks die Grateful Dead. Im Frühjahr 1966 hörten die Acid-Test-Auftritte entlang der Küste vor San Francisco auf. Casey ging nach Mexiko und die Grateful Dead kehrten im Juni ans Golden Gate zurück und zogen in den Stadtteil Haight-Ashbury. Das war das erste Mal, dass sie tatsächlich als Gruppe zusammenlebten. Sie waren schon eine sonderbare Institution. Verrückte, die kamen und gingen, der Musikerkommune anheimfielen und in mysteriösen Schockwellen wieder abbrachen, sich eine ganze Saison lang hielten oder nur für einen Nachmittag auf den Treppenstufen niederließen. Anders als die meisten San Francisco-Gruppen spielten die Grateful Dead zumeist umsonst. Als 1967 das Monterey-Festival heranrückte, waren die meisten Gruppen froh, sich mal vor großem Publikum richtig herausstellen zu können. Die Dead hingegen meckerten herum, es solle doch ein freies Festival sein oder wenn man schon Profite machte, dann sollten sie an Jugendrehabilitierungszentren gehen. Sie verweigerten Filmaufnahmen für den späteren Celluloid-Klassiker Monterey Pop und organisierten schließlich ein Gratis-Festival auf einem nahegelegenen Universitätscampus, für das sie vorübergehend die Lautsprecheranlage entwendeten. Die Grateful Dead waren eine Rockband, gleichzeitig auch eine psychedelische Musikkommune. Die Notwendigkeiten des einen mussten mit den Bedürfnissen des anderen unter einen Hut gebracht werden. Meist ging das schief. Sie gerieten unbekümmert in Schulden. Bisweilen standen sie bei dem Musikkonzern Warner Brothers mit nahezu $100.000 in der Kreide, ließen sich jedoch bei der Anfertigung von LPs, die ihnen Geld gebracht hätten, Monate über Monate Zeit. Die erste LP, Grateful Dead, war ein miserabler Versuch, ihre Live-Spontaneität auf Platte zu bringen, 1967. Erst ein Jahr später lieferten sie die zweite LP, Anthem of the Sun, eine Montage aus 18 verschiedenen Konzerten und Studio-Sessions, bei denen die eingeblendeten Retortenklänge, Tonschocks und Horrorminiaturen den Fluss der Musik oft empfindlich störten. Ähnlich problematisch tönte das 1969 vorgelegte Album Aoxomoxoa. Der Mann auf der Straße ist noch nicht so weit, unsere Platten zu verstehen. Aus Angst vor der Kommerzialität schnitten die Dead den Draht unmittelbarer musikalischer Kommunikation zum Zuhörer durch und schütteten damit das Kind mit dem Bade aus. Sie hätten damals durchaus kommerziell erfolgreich sein können. Ihr Basissound ist eine Verzahnung von hartem Rock und weißem Rhythm and Blues, etwas ausgeflippt natürlich. Ihre erste Single von 1967, Golden Road to Unlimited Devotion, ist nach heutigen Maßstäben Hitmaterial. Die Angst vor der Falle der Kommerzialität hat sie im Plattenstudio stets in eine frustrierende Askese getrieben. Etwas selbstüberheblich dramatisierend sehen sie sich als Bannerträger der Antikommerzialität. Einen Joint auf der Bühne rauchen, Drogen mit in die Konzerte bringen, absichtlich die Zeitlimits für Konzerte ignorieren, das Publikum zur Nichtbeachtung von Rauch- und Tanzverbot in den Gängen animieren, das waren ihre kleinen Beweise vom Establishment ferne. Auf einer Konzerttournee durch den Nordwesten der USA mit dem Quicksilver Messenger Service nahmen sie 1967 die Organisation in die Hand. Wir haben all das gemacht, von dem die Konzertveranstalter sagen, dass es nicht geht. Und es ging. Wir waren unabhängig, wir waren richtig frei. Mit Energie und Umsicht organisierten sie im Verein mit der lokalen Band Jefferson Airplane eine Serie von Rocktänzen im Carousel Ballroom, einem riesigen irischen Tanzpalast in der Innenstadt San Franciscos. Ihr finanzielles Ungeschick brachte sie auch hier in kürzester Zeit in Nöte. Die Hilfe des Impresarios Bill Graham lehnten sie als kapitalistisch ab. Das Carousel musste schließlich zumachen. Graham übernahm den Laden und nannte ihn Fillmore. Der erste der großen Rocktempel des psychedelischen Zeitalters hatte aufgemacht. Vierte Pause. China Cat Sunflower und I Know You Rider. The Grateful Dead 1972. Thank you. Randbemerkung. Die Grateful Dead bewiesen mit ihren Free Concerts, ihrer kommunalen Rockband-Organisation und ihrem Versuch, jedem Flirt mit dem Massengeschmack auszuweichen, dass sich ein Rockensemble durchaus dem Zugriff der Musikindustrie entziehen kann. Steht zwar Jerry Garcias mit unter 70-köpfige Mannschaft eine funktionsfähige Großfamilie in Abwehrstellung gegenüber dem Establishment. Mit den linken Umstürzlern, die er früher einmal bei Studentendemonstrationen in Berkeley unterstützt hatte, will Garcia heute nichts mehr zu tun haben. Statt mit Ideologien will er die Gesellschaft mit Play Power verändern. Wir spielen nicht für die Karriere und nicht wegen des Geldes. Wir tun es aus anderen Gründen. Wir wissen genau aus welchen, aber wir haben keine Bezeichnung dafür. Szenenskizze. Watkins Glen, gigantisches Rockfestival mit The Band, Allman Brothers, The Grateful Dead. Sommer 1973. Die Dead, wie immer, hilfsbereit. Zehntausende von Fans sitzen in Autokolonnen auf den Zufahrtsstraßen zum Festival der 600.000 Fest. Die Dead schließen einen ausgedienten Armeesender mit 50 Meilen Senderradius an ihr Übertragungssystem an und liefern ihren Anhängern in der Blechkarawane ein kostenloses Simultanerlebnis. Wir machen Dinge, von denen die Promoter sagen, dass sie nicht gehen. Altamont, 80 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Free Concert der Rolling Stones am 6. Dezember 1969. Das Ergebnis von teuflischem Egoismus, Aufbauscherei, Unfähigkeit, Geldmanipulation und, als Basis all dessen, einem fundamentalen Mangel an Menschlichkeit. 20 schwere Unfälle, Schauerdrogentrips und die Hells Angels erstechen vor den Augen Mick Jaggers einen Jungen. Die Grateful Dead hatten die halbkriminelle Rockertruppe als Ordnungskräfte an die Stones empfohlen. Die Grateful Dead und die Hells Angels, ein fragwürdiges Kapitel. Die Gang kam mehrmals in den Genuss ihnen zugedachter Wohltätigkeitsveranstaltungen, mit deren Erlös die Fluchtaktionen vor Polizeizugriffen, die Anschaffung neuer Maschinen oder Ausstattung ihrer sinistren Treffs finanzieren konnte. Die Dead haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Gewalt. In Altamont kam all das, was man so Freiheit nennt, gründlich ins Spiel. Eine Sache, die schon längst mal hätte beleuchtet werden sollen. Jemanden ermorden ist ein Ausdruck von Freiheit. Was ich meine ist, man nimmt sich die Freiheit, jemanden zu ermorden. Wenn man das als grundlegende menschliche Situation nimmt, dann ist auf der Ebene jedermann frei. Offenbar verlangt Freiheit doch nach einiger Restriktion. Sonst würde sie nur ins Übel führen. Freiheit ist eine Sache, eine Art befristeter Lizenz ist eine andere. Fünfte Pause. Uncle John's Band. The Grateful Dead 1970. same story. The Grotto is the only one to know. Like the morning and sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, oh, where does the time go? I live in a silver mine, and I call it Baker's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along or go alone, he's come to take his children home. Some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along or go alone, he's come to take his children home. Im Herbst 1973 proklamierten die Grateful Dead den neuen unabhängigen Status einer Band mit eigenem Plattenvertrieb. Das Abenteuer einer eigenen Plattenfirma ist gewissermaßen eine Startrampe, den Kontakt mit unseren Leuten noch weiter auszubauen, um zu ermöglichen, unseren Dampfer selbst auf den richtigen Kurs zu bringen und den unausgesprochenen Bereichen des Außergewöhnlichen entgegenzuströmen. Warner Brothers, unsere frühere Vertragsfirma, ist wie jede andere Firma auch ein profitorientiertes Unternehmen. Und gerade die starke Abhängigkeit von den Umsatzzahlen hat inzwischen verdeutlicht, dass durchschnittlich nur 3 von 10 Veröffentlichungen investitionstragend sind. Dass also 3 gewinnabwerfende Platten 7 verlustreiche mitfinanzieren. Eingedenk der letzten außerordentlich gut verkauften Platten haben wir, unserer Meinung nach, nicht das bekommen, was uns eigentlich zustünde. Durch die neue Regelung einer eigenen Plattenfirma sind wir also in der Lage, jene Gelder, die bislang in andere Projekte hineingepulvert wurden, für eigene, qualitätsfördernde Projekte aufzuwenden und eventuell sogar Preissenkungen vorzunehmen, sobald die Industrie dazu bereit ist. Qualitätsförderung im Sinne der Grateful Dead sah dann so aus. 4 Studiotechniker überwachten zur Herstellungszeit der letzten Platte die Pressvorgänge in den Fabriken, um sicherzustellen, dass beispielsweise die Pressmatrizen in Abständen gewechselt wurden, die Mängelerscheinungen durch längeres Benutzen von vornherein ausschließen. Ein anderer Versuch, zusätzliches Geld in nützlichere Bahnen zu lenken, erlitt zunächst einen Dämpfer durch die Drosselung der Ölzufuhr. Denn Polyvinylchlorid, woraus die schwarzen Scheiben gemacht werden und zu dessen Herstellung Erdöl verwendet wird, war eine Zeit lang Mangelware auf dem Weltmarkt. So musste zunächst zurückgestellt werden, was die Wegwerfindustrie ohnehin als Zeitverschwendung ansieht, die Entwicklung einer Platte mit minimalstem Verschleißfaktor, was nur mit optimaler Vinylzufuhr, welches die fachgemäß besten Eigenschaften hat, möglich gewesen wäre. In einem solchen Falle würde die Platte auch wesentlich mehr wiegen als andere. So schön sich das Unabhängigkeitsstreben der Grateful Dead auch in deren Eigenpublicity ausmacht, einige Fakten sollten nicht unerwähnt bleiben. Die Band hat sich zwar von Warner Brothers gelöst, lässt jedoch ihre Labels Grateful Dead und Round, auf dem Solisten aus der Band LPs anspielen, von Warners Schwesternfirma Atlantic weltweit vertreiben, vom kommerziellen Regen also in die Business-Traufe. In den USA haben 18 Verteilerfirmen den Vertrieb der Grateful Dead-Platten übernommen, in der Mehrzahl Unternehmen, die zum Establishment der Plattenindustrie gehören. Die Vorfinanzierung der Plattenverkäufe leistet die First National Bank of Boston, die die gesamte Buchhaltung des Grateful Dead-Geschäftes übertragen bekam. Mit ihrer Behauptung, sie machten sich unabhängig von der Willkür der Konzerne, vertuschten die Dead unzureichend, dass sie mit neu angestrichenem Zug auf alten Gleisen fahren. Als selbstständige Unternehmer im musikkapitalistischen Ringelreihen machten sie allerdings mehr Profit. Bei der 1974 veröffentlichten Start-LP auf eigenem Label Wake of the Flood immerhin 200% zusätzlich. Sechste Pause. Truckin'. Grateful Dead 1970. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep truckin', come on, come on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means and just won't let you be. You meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the dude I man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me. What a long, strange trip it's been. Die Vergangenheit der Grateful Dead. Eine der bedeutendsten Bands in der San Francisco-Bucht. Gütezeichen, Jerry Garcias Gitarrenspiel. Charmant amateurhafter Gesang, lange abenteuerliche Improvisation. Nicht so sehr eine Band, vielmehr ein Lebensstil. Gegenwart der Grateful Dead. Gefangen in einem Morast von Live-Mehrfachalben und monströsen Konzerten, warfen sie Ende vorigen Jahres das Handtuch. Die Kommune hat sich längst aufgelöst. Die Musiker pflegen ihren individuellen Stil. Außer einem neuen, aufwendigen 300.000 $ Soundsystem hatten sie 1974 nichts zu bieten. Die Zukunft der Grateful Dead. Die Band wird in Splittergruppen und Soloprojekten weiterleben, als Memento eines Versuches, den unausweichlichen Habgier-Aspekt der Rockmusik mit einem aus Drogenerfahrung geborenen kommunalen Lebensgefühl zu synthetisieren. Der Versuch ist misslungen. Als Verkörperung der versunkenen Hippie-Kultur werden die Dead in der Erinnerung bleiben. Barry Graves Abgesang auf die Grateful Dead war 1975 deutlich verfrüht. Gut 20 Jahre spielten sie noch weiter. Musikalisch kam allerdings nicht mehr viel dazu. Sie brachten nur noch eine Handvoll Studioalben und eine Unmenge von Live-Mitschnitten heraus. Ihr Ruhm und ihre Fangemeinde wuchsen jedoch immer weiter. 1995 starb Jerry Garcia und erst damit endete die lange Tour der Grateful Dead. Der Rest der Band war zwar noch ein paar Jahre unter dem Namen The Dead unterwegs, aber das war nicht mehr das Gleiche. Wer sich nochmal in die Band reinhören will, im März kommt quasi als Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag ein neues Best-of-Doppelalbum heraus. Nicht das erste und nicht das letzte, aber es wird sicherlich auch hier im Programm Beachtung finden. Beachtung ihrerseits sollte auch unsere nächste Archivsendung finden. Nächsten Samstag werden Olaf Kosert und Horst Bosetzky hier zum letzten Mal eine Folge der legendären RIAS-Krimireihe Es geschah in Berlin vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Mein Name ist Martin Hartwig. Machen Sie es gut. Bis dann.